1. Auf den Bergen sind bereits die Boten zu sehen, die frohe Botschaften Frieden bekunden. Jude, feier den Fest und erfüll den Gelübd, denn der Gottlos wird dich nicht länger unterdrücken, die er vollständig vernichtet wird. 2. Eins Astoren nahet sich dir, daher solltest du die Festung bewatchen, die Strassen beobachten, dich sammeln und dich entschlossen auf den Kampf vorbereiten. 3. Denn der Herr wird die frühe Pracht Jakobs und Israels wiederherstellen, die Räuber sie geplündert und ihr Weinreben zerstört haben. 4. Die Schilder seiner Krieger sind rot gefarbt und sein Soldaten Trajan Scharlachrot Kleidung. Die Streitwagen funkeln im Licht der Stahlen und Beskleidge, während sie für den Kampf vorbereitet werden und die Lanzen werden geschwungen. 5. Die Wagen reisen durch die Strassen und Platz, bewegen sich schnell hin und her, sie erscheinen wie Fackeln und bewegen sich mit der Geschwindigkeit von Blitzen. 6. Der König ruft sein Edlen zusammen, doch die Stolpen auf ihrem Weg, sie eilen zu den Mauern, aber bereits wird ein Schutzstock für die Belagerung errichtet. 7. Die Flotte werden geöffnet, und der Palast zerfällt vor Angst. 8. Die Königin wird entblößt und weggeführt, während ihr Dienerinnen klagen, anlick dem Gurren von Torben, und sich vor Trauer auf die Brust schlagen. 9. Obwohl Nineveh sieht Jehe wie ein Wasserteig voller Menschen war, fliehen die Bewohner nun. Ruf wie halt, halt, sind zu horen, doch niemand kehrt am. 10. Rot nun Silber und Gold, denn der Wort ist unendlich, ein Großmensch und kostbaren Gegenstanden. 11. Die Stadt wird zu einer Stadt der Verwüstung und Leer, die Hasen sind versart, die nie sitten, alhaften Schmerzen und Jeds Gesicht erblast vor Schreck. 12. Wo ist nun die Hold des Lohen, der Ort und dem die Jungen Lohen aufgesogen werden, wo der Loh, die Lohen und ihr Jungen angestort am Hergingen, wann das Jemand sie erschreckte? 13. Der Loh Robte. Bis sein Jungen gesättigt waren, und erlebt Bute für sein Lohinen, erfüllte sein Holen und Lagerstätten mit dem Geräubten. 14. Warlich, ICH Wendy mich gegen dich, spricht der Herr der Heerscheren, ICH wird den Streitwagen in Rauch aufgehen lassen, und den Jungen Krieger sollen durch das Schwert fallen. ICH wird den Bute von der Oder Tilgen, und die Stimme deiner Boten wird fortan nicht mehr gehört werden.